Alia Begi Schäfer sagt, dass sich eine Diskussion über die Frage, welche Stadt wirklich deutsch ist, auf einer Party entwickelte, die schon ein paar Stunden lief. Das Verb laufen, das eigentlich ein Synonym für schnell gehen ist, bedeutet in diesem Satz dauern. Aber laufen kann noch viele andere Bedeutungen haben. Hören Sie ein paar davon in den folgenden Beispielsätzen. Der Fernseher läuft. Im Zusammenhang mit Geräten bedeutet laufen angeschaltet sein. Meine Präsentation ist total gut gelaufen. Auch wenn man ausdrücken möchte, dass etwas auf eine bestimmte Art stattgefunden hat oder auch noch stattfindet, kann man laufen verwenden. Weißt du eigentlich, wie lange der Film noch läuft? Wenn laufen im Zusammenhang mit Medien wie dem Kino, dem Fernsehen oder dem Radio benutzt wird, wird meistens über das aktuelle Programm gesprochen. Haben Sie alles verstanden? Üben Sie jetzt. Formulieren Sie die folgenden Sätze mit Laufen um. Was zeigen Sie heute Abend im Fernsehen? Was läuft heute Abend im Fernsehen? Der Prozess dauerte 7 Monate, bis es endlich zu einer Entscheidung kam. Der Prozess lief 7 Monate, bis es endlich zu einer Entscheidung kam. Entschuldigst du mich kurz? Bei mir ist das Radio an. Ich muss es schnell leiser machen. Bei mir läuft das Radio. Ich muss es schnell leiser machen. Wie war dein Vorstellungsgespräch? Wie lief dein Vorstellungsgespräch?